Herzlich willkommen bei unserer ersten Sendung des Erasmus Talks bei FunkHub, dem Campus Radio an der Uni Potsdam. Wir wollen uns in der nächsten halben Stunde unterhalten über Studieren im Ausland, über das Erasmus-Programm zum Beispiel. Und dazu haben wir zwei Gäste. Das ist zum einen Marian. Hallo. Hallo. Du kommst aus Spanien? Ja. Genau. Woher? Aus San Sebastian, Okay. aber aus Palencia, nee, also Norden Spanien. Aus Spanien, Ja. Zentralspanien, glaube ich, ist das, ne? Mitte Norden. Okay. Ja. Und neben mir sitzt auch Lena. Du Hallo. kommst. Hi, Lena. Ich komme aus Deutschland und ich war jetzt gerade in Spanien, habe dort Erasmus gemacht, 7 Monate. Genau. Und das ist so auch schon, ihr merkt vielleicht das Konzept der Sendung. Es gibt einen ausländischen Studi, der ist gerade in Deutschland, und es gibt eine Deutsche, die war im Ausland, und zwar im gleichen Land. Und der Patron unserer Sendung, bevor wir nämlich Geschichten hören, nochmal kurz dazu was. Der Patron unserer Sendung ist die LAI, die lokale Erasmus-Initiative in Potsdam. Das ist so ein Verein, der macht Kulturveranstaltungen für ausländische Studierende. Und das Spannende ist, da könnt ihr auch mit dran teilnehmen. Ihr könnt mit zu den Partys gehen, mit die Ausflüge machen, um eben auch die ausländischen Studis kennenzulernen. Und dazu hören wir am Ende noch mehr. Mein Name ist Georg, und ja, ich fange mal an mit Lena. Du warst, nee, erstmal andersrum. Was studierst du eigentlich? Ich studiere Französisch und Spanisch. Spanisch. Genau, hier an der Universität Potsdam. Nicht auf Lehramt, wie die meisten, sondern einfach so. Und ja, genau, es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Spanisch ein bisschen mehr als Französisch, deshalb war ich jetzt auch in Spanien im Ausland. Und Daher kommt wahrscheinlich Spanien nicht bei dir in Frage, dass du nach Spanien genau, gehst. ich wollte halt mein Spanisch ein bisschen perfektionieren. Ich war nach dem Abi schon mal in 7 Monaten in Spanien auch. Und genau, wollte jetzt aber auf jeden Fall nochmal Erasmus diese Erfahrung machen, weil ich von vielen gehört habe, dass es sehr toll sein soll. Einfach super Lebensgefühl, tolle Zeit irgendwie und genau. Hattest du große Erwartungen? Wie Auf fing jeden das denn an? Fall. Wann hast du angefangen zu studieren? Ich habe 2006 hier in Potsdam angefangen zu studieren. Spanisch habe ich Ja. ja vorher schon in der Schule gelernt, also ich konnte auch schon ein bisschen und halt durch das Studium auch. Das heißt, ich bin nicht mit sozusagen mit null Sprachkenntnissen nach Spanien gegangen, also ich hatte schon Vorkenntnisse. Das heißt, du hattest dann schon dein, weiß nicht, Vordiplom, oder wie Nee, ist das bei ich euch? mache jetzt Bachelor gerade. Also ich bin jetzt im 5. Semester und ja, genau, bin also noch mittendrin. Wann hast du dich entschieden, nach Spanien zu gehen? Wann war das? Im zweiten Semester, oder? Ich glaube, im 3. habe ich mich beworben. Also ein Jahr vorher muss man sich schon immer so bewerben. Genau. Ich hatte mich dann im Oktober ein bisschen nach der Frist so noch angemeldet. Und es war aber auch gar kein Problem, Platz zu kriegen. Also es hat irgendwie ohne Probleme funktioniert. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich mich für Städte beworben habe, von denen ich jetzt dachte, dass sie nicht total viel Anlauf haben sozusagen. Also ich habe bewusst Murcia, ich glaube Almeria und dann noch eine andere Stadt, das weiß ich nicht mehr so genau ausgewählt. Und jetzt nicht Granada oder Sevilla, wo halt viele hinwollen, sondern eher so die kleineren, etwas unbekannteren Städte ausgewählt, weil ich dachte, da habe ich einfach mehr Chancen und war auch eine sehr gute Wahl auf jeden Fall. Also Weil ist ja Spanisch schon ziemlich beliebt, ne? Ich glaube, da wollen ganz viele hin, auch aus ja. anderen, die nicht Spanisch studieren und so. Auf jeden Fall, also es waren auch viele Erasmus-Studenten dort, die jetzt nicht irgendwie Sprache studiert haben oder so, sondern Mediziner, Juristen, also ganz gemischt irgendwie und Gab es da schon. einen Sprachtest, den du zeigen musstest, vorweisen Musste musstest? ich nicht, weil ich ja Spanisch studiere, also ich weiß nicht, ob es daran lag, aber da musste ich irgendwie über gar nichts nachweisen. Ich konnte dann aber vor Ort noch einen Sprachkurs machen, das war aber eher so für mich halt persönlich irgendwie. Der auch dann von der Uni umsonst 2 Wochen wurde umsonst Sprachkurs angeboten, Und ja, wie ging es dann los? Du hast den Platz relativ bald bekommen, denke ich mal, oder? genau, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so haben wir Bescheid bekommen, wo wir hinkommen. Genau, und dann bin ich im September 2008, genau, bin ich dann dorthin. Ich hatte auch schon eine Wohnung über die Uni irgendwie vorher gefunden und ja. Über die Uni hast du eine Wohnung gefunden, über die Uni Genau, dort. und es gibt nämlich so ein Programm, das heißt VIMUR, also Vivir in Murcia, also Wohnen in Murcia. Und das ist ganz cool, da gab es halt mehrere Wohnungsangebote, konnte man sich im Internet ein bisschen was angucken und ich hatte erst überlegt, soll ich mir das überhaupt vorher schon aussuchen, weil ich kann mir dann die Leute nicht aussuchen, mit denen ich zusammenwohne und so, weil dann die WGs sozusagen zusammengestellt werden. Aber ich habe es dann letztendlich doch gemacht, um ein bisschen Sicherheit zu haben und nicht in eine Stadt zu kommen, sich überhaupt nicht auszukennen und dann auch keine Wohnung zu haben. Es war auch letztendlich sehr gut. Also in meiner Wohnung war es richtig cool. Ich habe mit zwei Italienerinnen zusammen gewohnt. Das war echt total super. Also war Und die eine gute kanntest du auch vorher Zeit. nicht. Die Nee, die kannte ich waren. beide vorher nicht, aber es hat echt super gut geklappt. Also es war echt richtig cool. Wie teuer war das da zu wohnen? Also Murcia an sich ist eine ziemlich günstige Region eigentlich, was Wohnen angeht. Und ich glaube, über diese Uni war es dann schon ein bisschen teurer. Aber ich habe immer, also ich habe jetzt 235 € gezahlt. Das ist Und ja. das ist, Es ist echt in Ordnung. In Moosberg gibt es eigentlich günstigere Wohnungen noch. Also, aber wir haben auch direkt im Zentrum gewohnt. Ich musste 2 Minuten nur zur Uni laufen. Die ist direkt im Zentrum gewesen. Und auch zu den ganzen Bars und so abends 5 Minuten. Also es war, hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Geld auch. Wie war denn das Ankommen am ersten Tag? Gab es da so eine Art, wie in Potsdam, so eine Art Willkommenskomitee quasi im Hauptbahnhof gibt es ja immer. Genau, kann man Maria nachher erzählen. Ja, nee, also sowas gar nicht. Ich bin angekommen. Ich hatte halt vorher nur Kontakt mit der Vermieterin, weil die mir, also sozusagen mich empfangen musste, um mir Schlüssel zu übergeben und so weiter. Und genau, mit der habe ich mich, bin dann direkt zur Wohnung hin sozusagen. Und dort haben mich dann aber schon meine zukünftigen Mitbewohnerinnen empfangen und die Vermieterin. Und das war gleich total nett. Aber von der Uni erstmal nichts. Da hatten wir dann, glaube ich, am Anfang des Semesters oder nach 2 Wochen oder so, hatten wir dann so eine Einführungsveranstaltung. Das war jetzt aber auch nichts Großes irgendwie. Also. Aber ist der ganze Formalkram so, du kommst halt an, du musst dich ja einschreiben, musst dich wahrscheinlich auch anmelden irgendwie. Hat dir da jemand geholfen oder wie sah das aus? Also die von der Uni waren generell auf jeden Fall sehr hilfsbereit. Auch schon vorher, wenn ich irgendwelche Fragen hatte und eine Mail geschrieben hat, kam immer sofort was zurück und so. Und dort habe ich mich dann einfach vor Ort so ein bisschen durchgefragt irgendwie. Und eigentlich, also man hat einen Tutor zugeteilt bekommen und dem habe ich dann am Anfang so ein paar Fragen gestellt und so. Und dann halt auch mit anderen Erasmus-Studenten zusammengetan und zusammen sozusagen durchgefragt. Aber das ging eigentlich ganz gut. Also man ist da schon klargekommen. Diesen Tutor hast du dann den relativ bald, also den musst du schon, da musst du schon selber hingehen wahrscheinlich zu dem Tutor, ne? Genau, Der genau. wurde dir nicht. Ja, und quasi die ersten Tage gab es da irgendwas Besonderes irgendwie? Hat dich irgendwas überrascht? Hat dich irgendwas da überwältigt vielleicht? Irgendwie? Also auf jeden Fall muss ich sagen, dass das Ambiente, die Stimmung einfach dort im Süden von Spanien total toll ist. Also ist auch noch anders als im Norden von Spanien zum Beispiel und auch anders als in Deutschland. Die Leute sind total offen. Irgendwie, du stehst auf der Straße mit einem Stadtplan und die fragen dich sofort irgendwie, ja, können wir dir helfen und so. Also sehr offene Menschen. Das war echt total schön. Und dann habe ich auch einen Sprachkurs gemacht 2 Wochen lang. Der war auch richtig cool, weil wir viel über die Region gelernt haben und so. Und ja, einfach. Weiß nicht, war einfach eine total schöne Stimmung und ich habe mich also von Anfang an echt wohlgefühlt in der Stadt und nicht irgendwie unsicher oder ich hatte kein Heimweh oder so, sondern ich war sofort irgendwie angekommen und habe mich gut aufgehoben gefühlt. Also. Also hast du ja mit Italiener zusammen, Italienerin Genau. zusammen gewohnt. Wie schnell oder wie gut hast du Spanier kennengelernt? Zum Glück ziemlich schnell, weil auch über eine, die vorher noch in der Wohnung gewohnt hatte, habe ich halt eine Spanierin kennengelernt, mit der wir auch bis zum Schluss richtig viel gemacht haben. Das war richtig cool. Und dann hat man auch irgendwie, wenn man tanzen war oder so, hat man dann auch, da haben wir zum Glück auch Spanier kennengelernt, irgendwie ganz coole Bekanntschaften, mit denen wir auch dann bis zum Schluss gut befreundet waren. Aber in der Uni gerade war es doch nicht so leicht, wie man vielleicht dachte, irgendwie Leute kennenzulernen. Also es waren zwar, die Leute waren zwar auf jeden Fall nett und auch offen und haben dir auch geholfen, aber das ist eigentlich nicht über diese Uni-Bekanntschaft hinausgegangen. Also wenn du Fragen hattest, dann konntest du mal auf die zukommen oder die meinten auch, ja, wir geben dir auf jeden Fall gerne unsere Mitschriften für die Klausuren und so. Aber letztendlich über ein paar Fragen ging es dann auch nicht hinaus. Also mit so ein, zwei Leuten hatte ich dann ein bisschen mehr zu tun. Wir waren auch ein paar Mal weg irgendwie. Aber mit den meisten hat sich das eigentlich auf die Uni beschränkt. Da war es nicht so leicht kennenzulernen. Wir haben echt durch Glück eigentlich dann so Spanier kennengelernt, mit denen wir dann auch echt gute Freundschaften aufgebaut haben. Das dann schon, ja, weil so ein Klischee besagt ja, also habe ich mal gehört, dass Spanier oberflächlich sein sollten. Hast du Also, das? das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall glaube ich, also die Deutschen haben ja zum Beispiel immer so dieses, oder die Leute haben von den Deutschen immer dieses Bild, sie sind sehr kalt, sehr, ja, wenig oberflächlich halt irgendwie, Mhm, ne? genau. Und das Gefühl hatte ich auch auf jeden Fall, weil ich glaube, die Spanier sind auf jeden Fall offener und dadurch halt auch irgendwie ein bisschen oberflächlicher. Und wir Deutschen sind dann, glaube ich, eher so, dass wir nach einer Zeit, wenn wir dann erstmal was aufgebaut haben, dann sind wir auch so offen, aber auf den ersten Blick nicht, ich weiß nicht, wie du das so mitbekommen hast. Also wahrscheinlich war es für dich auch am Anfang schwer, hier Leute kennenzulernen, oder? Oder ging es von Anfang an ganz gut? Also, ja, die ersten Wochen waren schwer, aber später, es war, also ich habe hier Freunde und Bekannte und ich fühle mich wohl. Und also die Leute sind anders, es ist nicht, aber ich bin schon gewöhnt, dass also ich kann, also die Leute sind auch sehr nett hier, aber man braucht Zeit, um diese Leute kennenzulernen. Und in Spanien ist alles sehr, geht alles sehr schnell und deswegen kann auch oberflächlich sein, weil viele wollen einfach, keine Ahnung, zusammen feiern oder so, aber nicht eine richtige Freundschaft haben. Aber es gibt auch Spanier, die ernst sind und also klar. Kommt darauf an. Man kann es nie verallgemeinern. Genau, klar. Man kann nicht generalisieren. Genau, jetzt sind wir auch bei dir, Marian. Du kommst aus Spanien. Ja. Und was studierst du eigentlich? Ich studiere so wie Philologie, Englisch und Deutsch. Fremde Sprachen, Linguistik, und ich weiß nicht. Also bei uns heißt es Anglistik und Germanistik, oder? Ja, oder ich, ja. Okay. Ich weiß nicht, ich frage nur. Ja. Und wann hast du angefangen damit? Mit meinem Studium. Genau. 2005. Ja. Und wie war das dann, dass du dich für Deutschland entschieden hast? Warum überhaupt Deutschland? Weil ich an der Uni habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Und ich habe gedacht, man muss nach Deutschland kommen, unbedingt, um die Sprache zu verbessern, weil für mich ist es viel schwerer als Englisch. Und deswegen habe ich mich für Deutschland entschieden, weil es gab viele Plätze und nicht so viele Spanier. Keiner will nach Deutschland? In meiner Uni wollen nach Deutschland und deswegen es war sehr einfach für mich, einen guten Platz zu bekommen. Ja. Also zum Beispiel Uni Potsdam, weil ich war schon vorher in Berlin und ich habe die Stadt gemocht und ich dachte, vielleicht Potsdam wäre eine gute Möglichkeit. Aber sonst quasi wollen die Spanier eher wohin, in welche Länder, wenn sie ein Auslandsstudium machen? Ich denke viele nach Italien, weil das sehr einfach ist, also die Sprache, obwohl es macht eigentlich keinen Sinn, weil Italienisch und Spanisch sehr ähnlich sind. Oder sonst, sie wollen, ich denke nach England, könnte sein, Irland oder Frankreich. Für Englisch dann verbessern, aber das wolltest Englisch. Du nicht, du konntest gut Englisch schon, oder? Ich möchte noch mein Englisch verbessern, Praktika machen oder so, aber ich kann schon Englisch sprechen gut, also ohne Schreiben und so, aber Deutsch war nicht die gleiche Sache. Als ich hier gekommen bin, ich konnte kein Deutsch sprechen. Ich habe am Anfang nur auf Englisch geredet. Das heißt, du konntest nach Deutschland kommen, ohne dass du Deutsch kannst? Ja, weil ich das studierte an der Uni. Ach so. Aber ich habe erst an der Uni angefangen zu studieren, Deutsch und zu lernen. Und ich konnte nur Grammatik, aber wir hatten fast nie im Unterricht gesprochen auf Deutsch. Also mein Deutschkenntnisse war niedrig. Und bevor du hergekommen bist, gab es da schon Kontakt zur Uni Potsdam? Es gibt ja dieses Tandemprogramm, glaube ich, ne? Wo man schon einen Deutschen zugewiesen kriegt, sozusagen. Ja. Hattest du auch jemanden? Ich hatte einen Student aus Berlin als Tandempartner und er war sehr hilfsbereit am Anfang. Er hat mir Potsdam und Berlin gezeigt und dann ich war auf eine Party bei ihm und dann was noch. Er hat mir geholfen bei Semesterticket zu bezahlen, also Miete, Rathaus und all diese bürokratische Wie waren die ersten Tage hier in Potsdam? Hat dich da irgendwas überrascht oder was Besonderes da? Also ich dachte, Potsdam wäre anders. Also am Anfang, ich habe mich nicht wohl gefühlt in Potsdam. Ich fand die Stadt sehr langweilig, ohne Leute, ohne Kneipen, ohne Geschäfte. Also sehr, Berlin ist anders, aber Potsdam ist zu ruhig für mich. Ja, weil in meiner Stadt, ich wohne in ein Viertel mit vielen Kneipen und Restaurants und so und es gibt immer Lärm. Und hier, ich wohne in Tee-Wohnheim, also das ist Ruhe, also niemand, also es gibt nur Wald und ja, also es ist sehr anders. Und am Anfang wollte ich hier nicht bleiben. Also ich fühlte mich nicht gut. In Potsdam, in Berlin, gut. Du hättest nach Berlin ziehen wollen, oder? Ja. Aber später habe ich hier Leute kennengelernt und dann wollte ich hier bleiben. Und nicht in Berlin, weil in Berlin habe ich nicht so viele Leute getroffen. Wie fing das dann mit der Uni an? Du hattest am Anfang nicht so gut Deutsch gesprochen. Was hast du denn für Vorlesungen besucht? Am Anfang, ich habe viel mit Englisch gemacht. Da es wäre einfacher für mich, aber auch viele, auch Deutsch, ich habe auch Deutsch gemacht. Aber es ging schnell, also nur, ich würde sagen, die ersten 4 Wochen waren kompliziert. Danach, ich hab immer viel geredet. Ich habe immer versucht, mit Ausländern oder also immer Deutsch zu sprechen oder auch viel mit Deutschen zu tun, also zu haben. Und du musst ja auch schon sagen, du bist 2007 hergekommen und bist immer noch hier, nicht? Wie geht das eigentlich? Naja, also ich bin nicht die Einzige, die das gemacht habe. Also hat, es gibt auch mehr Leute, ja, die ich kenne, auch in Tevonheim. Wir dürfen hier bleiben, also also als Erasmus-Student, man kann hier 4 Semester bleiben, nicht nur 2, also man kann 4 verlängert, ja. Aha. Und das ist mein 4. Semester und deswegen ich werde exmatrikuliert. Also aber es gibt ja dieses, es gibt dieses Erasmus-Stipendium, also man kriegt ja Geld, aber nur im 1. Semester, ne? So, ich weiß nicht, das kommt darauf an, aber in meinem Fall, ich habe Geld die ersten 2 Semester bekommen. Mhm. Und wie viel war das? Wie viel Geld? Insgesamt über 3.000 Euro. Also pro Monat? Aber das ist, in jedes Land ist anders, ich weiß nicht. In Spanien ist, in meiner Region ist über 3.000 Euro, 3.200 Euro. Für 2 Semester? Ja. Hattest du die bekommen oder was, Lena? Ich habe pro Monat 170 Euro bekommen. Das war, ja, genau. Kommt wahrscheinlich aufs, ungefähr hin, ne? Ein bisschen weniger, glaube ich dann. Aber ich muss dazu sagen, dass wir wahrscheinlich jetzt noch eine Nachzahlung bekommen, wurde uns angekündigt, weil nicht alle Gelder sozusagen verteilt worden sind und viele noch was zurückzahlen mussten wieder oder so. Und darum kriegen wir jetzt wahrscheinlich im Sommer noch eine Nachzahlung. Aber dieses Geld ist schon dazu gedacht, weil es reicht nicht wirklich zum Leben, ne? Nee. Also was ist denn das der Sinn von dem Geld eigentlich? So ja, also ich würde mal sagen, besser als gar nichts. Ne? Ja. Also natürlich reicht es nicht zum Leben, aber es unterstützt einen auf jeden Fall. Und gerade wenn man dann im Ausland ist, dann will man ja auch ein bisschen mehr reisen oder ein bisschen mehr das Leben genießen sozusagen. Und das ist einfach so ein Zuschuss, den man ganz gut gebrauchen kann. Hattest du da gearbeitet in Spanien? Hast du BAföG bekommen? Nee, ich habe keinen BAföG bekommen. Also meine Eltern haben mich unterstützt. Wie hier und arbeiten hätte ich auch nicht geschafft, weil Uni ist dann doch mehr zu tun auf jeden Fall, wenn man die Sprache nicht kann und... Also, beziehungsweise man kann sie ja schon, aber ich meine, man spricht nicht perfekt und da muss man schon mehr lernen als dann Spanisch-Studenten sozusagen. Und ich habe nicht gearbeitet, nee. Mhm. Wie war das eigentlich in der Uni? Sind die Vorlesungen oder Seminare anders als bei uns? Also es ist alles ein bisschen familiärer, würde ich sagen. Kleinere Kurse, nicht so Riesenvorlesungen. Also hatte ich jetzt auf jeden Fall nicht. Ist aber vielleicht auch was anderes, jetzt wenn man jetzt Jura studiert oder so. Aber in spanischer Philologie waren ziemlich kleine Kurse eigentlich. Wie viele Leute waren das da? Zum Teil waren, also ich hatte einen Kurs, der war von Französisch, mit nur 5 Leuten ungefähr. Mhm. Dann hatte ich andere, da waren 30 Leute drin oder so. Aber viel mehr hatte ich jetzt eigentlich nicht. Mhm. Wie ist das Verhältnis zu den Dozenten? Ist das Auch unterschiedlich, aber eigentlich so wie hier, würde ich sagen. Also, aber nochmal kurz zu den Studenten. Die meisten sind jünger als, also wenn wir gehen jetzt irgendwie erst im 5. Semester oder so weg. Und die fangen ja dort dann teilweise schon mit 18 oder so an zu studieren. Mhm. Während wir Deutschen ja dann gerne nach dem Abi nochmal ein Jahr Pause machen oder so, fangen die halt schon an zu studieren und sind dann alle meistens noch ein bisschen jünger als man selbst. Mhm. Ja, genau. Wie ist es bei dir eigentlich? Also hast du Unterschiede gesehen zwischen Spanien und Deutschland in der Uni, in Vorlesung? Ja, hier zum Beispiel sind die Leute für mich älter. Ja, ich bin immer die Jüngste, weil ich bin 21. Und ich werde jetzt meine Studium absolvieren. Und hier, ich bin an der Uni mit vielleicht Studenten, die schon 25, manchmal 30 Jahre alt sind. Und ich fühle mich ein bisschen, es ist anders. Und dann, also in Englisch, Deutsch sind auch die Vorlesungen nicht so groß. Also, ich hatte Vorlesungen hier mit vielen, vielen Studenten dabei. Mhm. Ja, aber bei mir, es war nicht so, es war normalerweise kleine Klassen, kleine Gruppen. Und die Dozenten waren alle oder fast alle nett zu mir. Aber ich habe nie auch, so wie Lena, ich habe fast keine Leute an der Uni getroffen, also mit wem ich jetzt befreundet bin oder so. Alle meine Freunde und Bekannte kommen aus dem Wohnheim oder auch Leute, die ich in Nil kennengelernt habe, zum Beispiel du. Genau, mich, ja. Ja, aber nicht an der Uni ist alles ein bisschen kälter, also Ja. Und warst du denn viel oder bist du viel mit Erasmus-Studenten befreundet oder hast du dann gleich irgendwie viele Deutsche kennengelernt? Also die ersten zwei Semester hatte ich viel zu tun mit Erasmus-Studenten, besonders aus Polen, ja, vor allem Polen und Frankreich auch. Mhm. Wir wohnten zusammen im Wohnheim und ja. Was sprecht ihr da für eine Sprache, wenn ihr euch... Deutsch, immer Deutsch. Immer Deutsch, ne? Mhm. Ja, die Polen sprechen normalerweise gut Deutsch, die Erasmus-Studenten hier aus Polen. Mhm. Und ja, also ich war, ja, und diese also dritten und vierten Semester habe ich mehr mit Deutschen gemacht. Also Leute aus dem Wohnheim und auch mit Masterstudenten, die Ausländer sind, also aus Italien. Die wohnen alle in meiner Etage und in meinem Gebäude in Tevonheim. Aber jetzt habe ich vielleicht mehr zu tun mit Deutschen, weil, oder Masterstudenten aus Italien, weil die Erasmus, also ich bin nicht mehr Erasmus sozusagen. Ich kann nicht, ja, weil für sie alles ist neu und für mich ist nicht mehr neu. Und deswegen, wir haben nicht die gleichen Erfahrungen oder... Ja. Ich kenne Erasmus von Sehen dieses Jahr, aber ich habe keine Freunde. Ja. Denkst du dann so an dich zurück, wenn du die Erasmus-Studenten jetzt siehst? Die da? Ja, aber ja. Ich denke, sie machen am Ende alles da. Also, sie haben alle die gleichen Erfahrungen. Also, deswegen ist, was ich sage, dass ich das schon gemacht habe. Also, immer nach Berlin zu fahren und oder ins Nil zu gehen und genau. Ja. Wie war das eigentlich, wenn du Klausuren schreiben musstest und Scheine gemacht hast, war das irgendwie nicht ziemlich schwer? Oder gab es da Dozenten, die sagten, okay, du bist Erasmus-Student hier? Nee, sie haben nicht so viele sie machen nicht so viele Ausnahmen oder so. Ich denke nicht. Nee. War es dann schwer für dich? Besonders in Englisch, also Anglistik, ich muss machen, genauso wie die Deutschen. Weil es ist auch eine fremde Sprache für sie. Also so wie für mich. Ah ja, stimmt. Ja. Und ja, die Scheine, ich hatte keine Probleme, also nee, alles in Ordnung. Nur, dass manchmal die Professoren sind so langsam. Also, meine Meinung, ja, bei Scheine abgeben oder so, sie brauchen viel Zeit. Und in Spanien, also in meiner Uni, du bekommst die Note über Internet. Also man braucht keine... Die Scheine existieren nicht. Also es ist quasi effektiver in Spanien und organisierter. Ich denke, ja. Das ist immer schön zu hören. Ja. Was hatte ich noch? Genau, dein Deutschlandbild. Hat sich das eigentlich verändert? Also hattest du vorher so ein Bild von Deutschland und jetzt bist du hier und hat sich das alles verändert, die ganze Ansicht, Meinung? Wow. Also ich denke, am Anfang, bevor ich hier gekommen bin, ich hatte ein sehr gutes Bild von Deutschland. Ja, sehr, sehr gutes Bild von Deutschland und die Deutschen. Ich hatte schon Deutsche kennengelernt in Spanien und die waren alle sehr nett. Und auch meine Dozenten an der Uni, die Deutsche sind, sie waren immer sehr hilfsbereit und sehr höfliche Leute, nette Leute. Und dann, als ich hier gekommen bin, ich hatte nicht so ein gutes Bild von den Deutschen am Anfang. Ich dachte, es war sehr schwer für mich, Deutsche zu treffen. Und ich habe es versucht. Also ich habe immer versucht, mit Deutschen zu reden. Also, aber die waren, also manchmal, ich dachte, ich hatte jemanden kennengelernt oder so, aber danach er oder sie haben sich nicht mehr gemeldet oder sie sind nicht so, man muss wirklich immer Schritte machen, damit sie, also allgemein, damit man, keine Ahnung, eine Freundschaft später entwickeln kann. Also es ist nicht so einfach wie bei mir. Aber ich denke auch, immer wenn ich Probleme hatte, ich habe auch gedacht, dass das ist auch, weil ich im Ausland bin. Und das ist auch nicht einfach, auch nicht für die Deutschen, die nach Spanien gehen oder so. Und jetzt, also heutzutage, ich weiß nicht, welches deutsche Bild, also ich habe ein gutes Bild von Deutschland insgesamt. Ja, und von den Deutschen auch. ist wahrscheinlich jetzt verbunden mit der Realität und die ist natürlich viel komplizierter als so ein einfaches Bild, was man vorher hatte, wenn man noch nicht da war. Ne? Also, genau, genau, jetzt genau. Hast du Gutes und Schlechtes gesehen. Immer um ein Land kennenzulernen, man muss dort leben, ich denke, und Erfahrungen machen, viele Erfahrungen. Und auch vielleicht, wenn ich in eine andere Stadt in Deutschland wohnen würde, würde das auch total anders sein. Es ist nicht das gleiche Potsdam. Ich habe auch viele Reisen gemacht in Deutschland und es ist, ich merke Unterschiede zwischen Süden und Norddeutschland, Westdeutschland und auch die Menschen, sie benehmen sich auch anders, ich denke. Ja, ja? Gibt es da was Besonderes, so, was dir aufgefallen ist? Was ist das Unterschiedlichste in Deutschland? Weiß nicht. Unter Deutschland. Also ich denke zum Beispiel in Süden sind die Leute vielleicht ein bisschen offener. Auch ein bisschen was, ja, ein bisschen, sie sind anders auf jeden Fall, ja. Und okay. Im Westen auch, weiß nicht, auch die Städte, alles ist anders, ja. Wie war es mit deinem Spanienbild? Eigentlich hat es sich nicht geändert, weil ich bin vorher schon viel in Spanien eigentlich rumgereist und kannte es schon ganz, also recht gut eigentlich, würde ich sagen. Also sowohl Norden als auch Süden. Da muss ich aber auch sagen, also im Norden ist komplett anders als im Süden von Spanien. Also im Süden sind die Leute auch viel offener. Also da ist der Unterschied, glaube ich, noch größer als in Deutschland. Ich weiß es nicht so genau, aber also es ist schon ein sehr großer Unterschied. Aber eigentlich, also ich bin mit einem sehr positiven Bild da rangegangen und das hat sich auch bestätigt. Also ich hatte da eigentlich überhaupt gar keine Probleme in Spanien, würde ich jetzt so behaupten. Also du warst jetzt nur ein Semester da am Ende, ne? Genau, also ich habe dann noch die ganzen, also eigentlich hätte ich nur bis Januar, also bis Januar, Februar hatte ich Uni und dann habe ich aber sozusagen die Semesterferien, die ich hier hatte, noch ganz ausgenutzt. Ich war dann bis April da. Also, Verlängern wolltest du nicht, oder? Eigentlich schon gerne, aber ich hatte es halt so geplant und habe mich dann auch wieder hier auf meine Freunde gefreut. Die waren auch alle ein halbes Jahr weg im Ausland, also Mexiko, Frankreich, Spanien auch. Und ich habe mich sehr gefreut, alle wiederzusehen, auch meine Familie und so. Und im Nachhinein denke ich schon, dass ich vielleicht hätte verlängern sollen. Aber andererseits ist es auch schön, wieder hier zu sein. Aber viele von meinen Freunden, auch meine Mitbewohnerinnen, die sind alle noch bis Juli dort geblieben. Also es war schon sehr, sehr traurig, der Abschied. Also, aber ich habe sie jetzt sogar schon mal besucht wieder. Also ein verlängertes Wochenende, genau. Es war sehr schön. Und hast du vor, um einzugehen? Nach Spanien nochmal? Eigentlich müsste ich jetzt erstmal nach Frankreich, um mein Französisch mal wieder ein bisschen aufzufrischen. Das habe ich so ziemlich verlernt durch Spanien. Aber früher oder später auf jeden Fall. Obwohl ich auch jetzt gerne nach Lateinamerika mal möchte. Weil gehört ja auch dazu, also zu meinem Studium sozusagen. Ist ja nicht nur Spanien, wo Spanisch gesprochen wird, sondern auch Lateinamerika. Und das kenne ich halt noch gar nicht. Deshalb würde ich eigentlich dann eher erstmal dorthin. Aber ich liebe Spanien, also irgendwann gehe ich auf jeden Fall nochmal hin. Ist denn Spanisch wirklich besser geworden? Merkst du es richtig, dass es besser geworden? Also gerade so Umgangssprache, denke ich auf jeden Fall. Also ich habe ja, wie gesagt, mit Italienern zusammen gewohnt und viele Leute haben mich dann auch als Italienerin eingeschätzt, weil ich dann schon anscheinend einen italienischen Akzent in meinem Spanisch hatte. Also es prägt dann natürlich schon so. Aber gerade so umgangssprachliche Begriffe, die kennt man ja vorher nicht, wenn man nicht vorher mit gleichaltrigen Spaniern zusammengelebt hat. Und da hat sich auf jeden Fall so einiges getan, würde ich sagen. Und ist natürlich flüssiger geworden, spontaner kann man reden, also doch, auf jeden Fall. Gerade das Verstehen, oder? Also ich war ja auch ein Jahr in Tschechien, im Ausland, in Prag. Und ich weiß auch, also ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich sogar jemanden verstehen konnte, ohne zu wissen, was für Worte der spricht, aber worum es halt geht, wusste ich immer so. Und das fand ich das Verstehen auf jeden Fall. Und gerade auch in Murcia, das weißt du ja wahrscheinlich auch, die haben einen ziemlich komischen Akzent irgendwie, die verschlucken dann das S zum Schluss und so. Und so die erste Zeit war es dann schon, musste man sich schon sehr anstrengen, um es zu verstehen. Aber da hört man sich dann auch rein und nach ein paar Wochen ging das dann auch. Also. Nochmal kurz zu deinem Alltag in Spanien. Hat er sich groß unterschieden von Deutschland? Also ich meine, du hast ja auch auf jeden Fall habe ich mehr Freizeit gehabt oder mir genommen. Also das auf jeden Fall. Ich bin auch viel gereist, dann haben wir natürlich viel Party gemacht, wie das so ist beim Erasmus-Leben. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ich viel entspannter dort gelebt habe. Auch wenn ich vielleicht irgendwie eigentlich die gleichen Sachen gemacht habe wie hier, dass ich trotzdem einfach generell entspannter war. Und das habe ich auch von vielen anderen gehört. Dass irgendwie, ich glaube, das ist einfach das Leben generell in Deutschland, was irgendwie anscheinend irgendwie stressiger ist oder so. Oder die Leute auf der Straße oder irgendwas hat mich echt dort total entspannt. Also. Lag es vielleicht auch an der Uni selber? Also am Unisystem? Haben die ein anderes System, großes? Oder? Weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich glaube, an der Uni lag es eigentlich eher nicht. Dort ist halt alles ein bisschen organisierter. Also die haben eigentlich, das ist quasi wie in der Schule. Du hast mit dem ganzen Jahrgang sozusagen immer deine Kurse zusammen. Und ja, hier kannst du das ja viel, also viel mehr selbst irgendwie einteilen. Und man hat dann irgendwie nicht alle Kurse mit den gleichen Leuten zusammen. Und dort hatten halt dann alle immer aus einem Jahrgang sozusagen alle Kurse zusammen. Mhm. Ich als Erasmus-Student bin dann mal in diesen Kurs gegangen, mal in den. Also ich hatte dann auch nicht mit den gleichen Leuten, aber das ist auf jeden Fall der Hauptunterschied, würde ich sagen. Mhm. Wahrscheinlich kannst du hier mehr organisieren, aber musst du auch mehr organisieren hier. Genau. Und deswegen hast du mehr Stress. Mhm. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, das kann sein. Genau. Mhm. Ja, da sind wir so ein bisschen jetzt am Ende eigentlich schon. Habt ihr noch irgendwie was zu erzählen? Was hat euch irgendwie am meisten, was habt ihr am ehesten mitgenommen jetzt aus dem Auslandssemester? Vielleicht du, Marian. Was war so das, was du jetzt mitgenommen hast von der ganzen Erfahrung? Ja, viele Erfahrungen. Viele Erfahrungen. Ich denke, ich habe viel gelernt. Also ich bin nicht die gleiche Person als, ja, weil jetzt kann ich viel mehr verstehen, also ja, viele Sachen, ich weiß nicht, also ja, ich habe, das war meine erste Erfahrung im Ausland, also richtig hier, also im Ausland zu leben. Und vorher, ich habe gedacht, naja, ich habe nicht gedacht, ich war immer sehr verbindet mit dem Ausland. Ich hatte immer Austauschstudenten bei mir, die bei mir ein Jahr gewohnt haben, aus vielen verschiedenen Ländern und so. Aber trotzdem ist es nicht das Gleiche. Ja, ich denke mal, vielleicht die Mentalität. Also ich habe es verändert. Deine Mentalität? Ich weiß nicht, wie ich das erkläre. Bist du vielleicht ruhiger geworden, oberflächlicher geworden, nicht oberflächlich, also bist du deutscher geworden, sozusagen? Nein, ich weiß nicht. Also ich denke, zum Beispiel, ich denke, ich habe früher in Spanien, als ich dort lebte, ich dachte, die Sachen sind so, wie da sind in Spanien. Aber jetzt, also hier habe ich andere Formen gesehen, andere, weiß nicht, alles nicht ist, alles ist... Dein Horizont hat sich erweitert. Ja, es ist kompliziert. Noch andere Möglichkeiten gibt es sozusagen, nicht nur die Art und Weise, wie es im eigenen Land gemacht wird, sondern... Ja, war das bei dir auch so? Ja, doch, auf jeden Fall. Also manche Sachen, die ich vorher in Deutschland kritisch gesehen habe, habe ich dann in Spanien irgendwie ganz anders erlebt und habe dann aber auch darum wieder das zu schätzen gelernt, wie es in Deutschland ist. Also ganz unterschiedlich. Ja, man merkt viel mehr die Unterschiede und wie die Leute sich benehmen und wie auch Uni, wie die Uni funktioniert. Es gibt viele... Ihr könnt es empfehlen, wahrscheinlich, ne? Das zu machen. Auf jeden Fall. Also ich kann es nur jedem raten. Das ist eine super Erfahrung. Hat total Spaß gemacht. Vor allem auch, wenn man, also ich habe jetzt ganz viele Freundschaften mit Italienern, mit Franzosen, auch nach Brasilien. Also man lernt ganz viele internationale Leute kennen und das ist eigentlich das Tollste daran, finde ich. Hm. Auch Spanien natürlich, also viel von der spanischen Kultur auch mitbekommen. Aber einfach Kontakte in die ganze Welt zu haben, irgendwie, das ist eigentlich so, das ist so toll irgendwie. Also... Das war schon echt super. Man kann ja auch schon damit im Kleinen anfangen, mit Kontakten ins Ausland, indem man bei der Leih mitmacht, der lokalen Erasmus-Initiative. Das ist, du bist auch dabei, Lena, ne? Genau. Das ist so ein Verein. Jetzt erst neuerdings, genau. Nach Spanien sozusagen. Ich bin auch dabei, muss ich so sagen. Wir machen quasi Kulturveranstaltungen, Partys, diese Welcome-Party zum Semesteranfang. Jetzt auch, wahrscheinlich ist die Sendung noch nicht raus, wenn die Party gelaufen ist, am Samstag, am 18. Juli, die Farewell-Party, wo wir alle Erasmus-Studenten verabschieden. Und sonst im Laufe des Semesters regelmäßig am Donnerstag die Party im Nil, den Länderabend. Dann regelmäßige Veranstaltungen, Ausflüge. Ihr könnt euch darauf anmelden und nachsehen unter www.lei-potsdam.de. Und du hattest auch so eine, glaube ich, so einen ähnlichen Verein in deiner Stadt in Spanien, nicht? Genau, ESN oder ISN. Das steht für European Students Network, ne? Erasmus Student. Genau. Und das ist ja sozusagen auch mit der Leih verbunden. Also die Leih ist ja auch, irgendwie steht ja auch darunter oder so, ne? Oder ist irgendwie sowas auf jeden Fall. Auf jeden Fall in Spanien haben die das richtig gut organisiert. Also viele Reisen in andere Städte, also viele Veranstaltungen auch irgendwie während des Semesters organisiert. Also es war schon richtig cool. Wenn man jetzt nicht so viel mit Erasmus-Leuten zusammen machen möchte, also es gab ja auch welche, die sich dann so ein bisschen da ausgegrenzt haben aus dem Ganzen, dann ist das wahrscheinlich nicht so, aber Für die, die jetzt echt was von Spanien sehen wollten und auch unter Erasmus-Studenten sein wollten und so, da waren diese Reisen echt super auf jeden Fall. Also das heißt, da haben nicht Spanier mitgemacht bei diesen... Konnten, glaube ich, auch, aber es war eher der seltene Fall. Also es waren, Spanier, die das organisiert haben, das auf jeden Fall. Und dann eigentlich aber hauptsächlich Erasmus-Studenten, die dann... Ich glaube, bei der Leih gibt es schon öfter Deutsche dabei. Also das ist ja auch das Schöne, man kann da wirklich als Deutscher mitmachen und es ist auch oft billiger. Also es gibt billigere Theaterkarten, billigere... waren Tropical Islands letztes Semester für 10 Euro nur. Ja, schaut einfach nach. Und das, die andere Idee, das, die andere Sache, wo ihr mitmachen könnt, ist das Tandemprogramm an der Uni Potsdam. Da hat schon Marian vorhin erzählt, also jeder ausländische Studi, der hierher kommt, kriegt, bevor er schon hier ist, Kontakt zu einem zu einem Deutschen, der sich vorher beim Tandemprogramm angemeldet hat. Und dann schreibt ihr euch schon vorher E-Mails und beantworten die Fragen. Ja. Wie war das genau? Hast du den genutzt, dein Tandempartner? Du hast schon vorhin ein bisschen erzählt, ne? Ja, er war sehr hilfsbereit. Also wir haben schon vor 2 Monate vor meine Ankunft in Potsdam haben wir schon geschrieben und Und das Wichtigste ist ja vor allem, dass er am ersten Tag, wo du ankommst, dich auch empfangen hat, ne? Also dass du vom Flughafen hat dich abgeholt oder? Nee, weil ich habe auch hier eine Freundin, eine deutsche Freundin, die hatte ich vorher und sie hat mich abgeholt. Ach so. Also ich hatte so wie zwei Tandempartner, meine Freundin und der aus der Uni Potsdam. Aber die meisten kennen nur hier eine Person, also Tandempartner und deswegen ist das sehr wichtig. Ja, also ich habe es ja auch mal ein paar Mal gemacht und mir wurde mal gesagt, das Wichtigste ist am ersten Tag, am 1. Oktober oder 1. April da sein. Ja, ich denke die erste Woche, weil hier ist alles so bürokratisch. Genau, dann, also man muss tausende Sachen machen an der Uni und in Wohnheim und auch ja, Rathaus. Man muss wirklich viel machen und wenn man nicht die Stadt kennt, ist es wirklich schwer, zu erreichen, wohin man gehen muss oder wann man bezahlen muss, dann alle die Papiere sind auf Deutsch und es ist wirklich... Also der Tannenpater kommt da immer mit in den ersten 2 Wochen, geht zu den Ämtern und danach ist aber eigentlich, hat er seine Pflicht getan sozusagen. Also es ist jetzt nicht so, dass er das ganze danach halbe Jahr um dich kümmert. Ja, danach, wir haben uns trotzdem getroffen, weil er lernte Spanisch, danach war er in Südamerika und wir haben uns öfter getroffen, um zusammen zu kochen oder... die ersten Wochen, er hatte mich auch eingeladen zu Partys, damit ich auch andere Leute, Deutsche, kennenlernen konnte. Mhm. Und er hat wahrscheinlich auch Spanier kennengelernt, nicht? Denn das ist ja auch so ein bisschen das... Er wohnt in Berlin, also deswegen war nicht so... Ist nicht das Gleiche. Er ist hier selten an der Uni Potsdam und wir haben nicht so viel, er hatte nicht so viel. Weil viele nutzen das ja schon, also ich zum Beispiel habe das oft genutzt, man kann nämlich dann eine Sprache angeben, also man kann sich anmelden bei dem Tandemprogramm und man kann sagen, ich möchte jemanden haben, der Spanisch spricht. Ja, so wie er lernt Spanisch. Genau, man kann also daraus auch ein Sprachtandem machen und kriegt man sogar ein Zertifikat, glaube ich, vom Sprachzentrum. Ja, das haben wir nicht gemacht, aber Aber es ist eine Möglichkeit, nicht? Ist möglich, Und man kann dann auch schon, wenn man jetzt vorhat, irgendwie, ich will in einem Jahr mal nach Dänemark gehen, kann ich jetzt schon einen Tandempartner, der Dänisch spricht, suchen und dann habe ich schon vielleicht einen Kontakt zu der Uni und die Sprache. Super. Also man kann auf der Webseite, das will ich gleich noch sagen, also die Adresse ist ein bisschen kompliziert, man geht am besten bei Google ein, Tandem Uni Potsdam, dann müsste man drauf kommen. Mhm. Und da gibt es so ein Formular, da könnt ihr euch, glaube ich, jetzt noch anmelden eventuell und dann für Wintersemester einen Tandempartner zugewiesen kriegen, wenn ihr das wollt. Das ist gut. Ja, und das ist eigentlich schon das Ende der Sendung. Ich freue mich, dass ihr da wart. Dankeschön. Ja, danke. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und mir auch. Und jetzt bin ich mal gespannt, ich höre es mir gleich mal an. Okay, tschüss. Tschüss.